Trotz der wiederholten Warnungen der koreanischen Volksarmee beschäftigen sich die USA immer tollkühner mit den Machenschaften für präventiven Angriff gegen die TVJK. Vom 21. bis zum 24. März starteten insgesamt 20 amerikanische Vereinigte Stealth-Kampfflugzeuge vom Typ F-35B rund 10 Male von der Marineinfanteriebasis Iwakuni in Japan und übten einen präzisen Schlag gegen die wichtigen Objekte der TVJK. Anschließend am 28. und 29. März flogen die Geschwader des berüchtigten strategischen Atombombers B-1B in den Luftraum Südkoreas ein und machten Übungen für den Abwurf der Kernbomben. Die strategischen Atombomber B-1B, die von der US-Luftwaffenbasis Anderson in Guam in der tiefen Nacht in den Luftraum über dem koreanischen Ostmeer einflogen, übten die Bombardierung der bedeutenden Objekte der TVJK. Es ist das erste Mal, dass die USA in der Nacht in den südkoreanischen Luftraum ihre strategischen Atombomben mehrmals eingesetzt haben, um den Nuklearbombenabwurf auf die TVJK zu meistern. In der zweiten Hälfte des März haben die amerikanischen strategischen Atombomber vom Typ P-1B viermal auf dem Schussplatz Sangdong, auf dem Schussplatz Jikdo im koreanischen Westmeer und auf den Gewässern vom koreanischen Ostmeer rotationsweise Atombombenabwurf geübt. Damit haben die USA ihre heimtückische Absicht bloßgelegt, aus verschiedenen Seiten die TVJK überraschend anzugreifen. Die amerikanischen Kriegsfanatiker dürfen aber die Ermahnung der koreanischen Volksarmee mit dem Willen zur Vergeltung nicht vergessen.